Also boom, bam, der Ausschlag sieht super aus bei mir. Sie haben einen besorgniserregenden Ausschlag. Ja. Ja, ja, haha. Lol. Haha, wir sollten was mit Humor machen. Leider machen wir nur was mit Technologie. Hör mal, ihr liegt hier im Schaumbad. Das ist schon so ein bisschen dekadent, oder nicht, oder was? Zusätzlich zum Schaumbad und noch ein bisschen Schaumbad. Und noch ein bisschen Schaumbad. Wie habt ihr das hinbekommen hier mit dem Schaumbad? Zusätzlich zum Schaumbad und noch ein bisschen Schaumbad. Zusätzlich zum Schaumbad und noch ein bisschen Schaumbad. Und noch ein bisschen Schaumbad. Schaumbad? Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Hallo Peter. Oh Gott. Willst du nochmal anfangen? Nö. Das war sehr unangenehm. Lass mal. Hallo liebe Zuhörende. Hallo lieber Peter. Hallo Jean-Paul Prümmelchen. Hast du dir den neu überlegt? Prümmelchen, ja. Finde ich sehr nett. Prümmelchen. Sehr gut. Mein Prümmelchen. Prümmelchen. Prümmelchen. Prümmelchen. Komm mal her, kleines Prümmelchen. Ja. Du, ich habe was für einen Einstieg. Ja? Würde ich dich gerne mit konfrontieren, weil du hast es wahrscheinlich noch nicht mitbekommen. Die Queen ist tot und zwar seit einer Stunde. Ich wollte es gerade sagen. Ah, Mist, du weißt ja auch schon. Im Vorgespräch, also mit der, als wir jetzt zusammensaßen, hast du extra die Fresse gehalten? Habe ich gedacht, soll man es ansprechen, soll man es nicht ansprechen? Ja. Ja. Die Queen ist tot. Ja, gut. Waren wir das? Wir haben sie, oder? Du hast, glaube ich, die Vorhersage. Ich habe sie mehrfach getötet schon. Ja, die Queen stirbt. Deswegen, heute habe ich es geschafft. Ja, ist ein Treffer. Ich meine, die Frau war 96. Für Royals habe ich eh immer recht wenig Sympathie. Jetzt Betroffenheit draus zu machen. Die also, Frau hat viel geleistet. Ich finde es jetzt unmöglich. Die ist seit 2 Stunden tot und wir machen uns schon drüber lustig. Ja, das ist pietätlos, ich weiß. Ja. Aber bis die Leute es hören, wissen die gar nicht mehr, wer die Königin war. Ja, die Folge kommt wahrscheinlich einen Tag später, da laufen die ganze Zeit irgendwelche Dokumentationen, aber die hatte auch Dreck am Stecken, bestimmt. Ja. Hat die nicht, war die nicht Nationalsozialistin? Nee, das war sie nicht. Ah, okay. Ja, verleugnend, aber ja. Ja, schade, weil ich dachte, schade, die Queen tot ist. Ein sterbender Mensch ist immer schade. Kommt auf die Menschen drauf an. Bei der Queen ist es schade. Sag mal, jetzt bei Putin zum aktuell könnte ich nicht viel Empathie aufbringen. Ja, naja. Ja, lass mal einfach so stehen. Mensch, ja, das hatten wir die Diskussion mal on air oder off air? Beim Tode Trumps. Ob man sich Menschen den Tod, über Trump hatten wir es, ob man sich Menschen den Tod wünschen darf, ob das moralisch legitim ist. Ja, schwierig. Also der Queen den Tod gewünscht, hat keiner von uns beiden. Nee, um Gottes Willen. Ja. Na gut, aber hätten wir jetzt eine Wette draus gemacht, wer stirbt zuerst, Helmut Kohl oder die Queen? Oder wen hast du noch getötet? Thomas Gottschalk schon häufig, aber er macht auch jetzt wieder Wetten, dass ich habe jetzt mehrfach gewonnen gegen dich. Treffe. Also du gehst aber auch nur mal sicher. Ich habe dich schon zweimal geschlagen. Einmal mit Helmut Kohl, einmal mit jetzt der Queen. Ja, aber nach dem Tod von Prinz Philipp war das ja auch eine sichere Nummer. Ja. Das passiert ja häufig, dass wenn der geliebte Ehepartner irgendwann stirbt, gerade bei den Elternleuten, dass sie dann auch so ein bisschen den Lebensmut verlieren. Ja, ist da was dran oder ist das dummes romantisches Gelaber? Die Queen ist der Beweis. Genau, wir haben hier eine Kausalität. Aber wohl, Maike Richter-Kohl lebt auch noch immer. Unsere Stiefmama, sozusagen. Stimmt, ja. Aber Hannelore ist schon lang tot. Ja. Und Helmut hat es noch eine Weile gemacht. Aber Helmut Kohl war ja da schon mit Maike Richter-Kohl zusammen und ist auch nicht auch unbedingt der empathischste Mensch gewesen. Er hat Hannelore nie geliebt. Nee. Das wissen wir als Beste. Als seine Söhne. Am besten als Söhne, ja. Als Manfred und Peter. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass wenn wir den Witz zu häufig machen, wir irgendwann von den Kohl-Söhnen verklagt werden. Ja, also von uns. Die sind relativ hart im Vergleich. Ja, deswegen. Haben die nicht ihren eigenen Vater sogar verklagt? Deswegen. Ja, muss man aufpassen. Gut, wir müssen mal ausnahmsweise das, wie in dem Podcast Geschichten aus der Geschichte, die machen auch mal so ein Recap, wo sie korrigiert werden, weil sie wird in der Folge vorher falsch gemacht haben. Genau. Wir sind ja ein Wissenschafts-. Genau. Und ich fände ganz gut, weil Geschichten aus der Geschichte ist ja auch nah an uns dran. Wir sind ja auch ein History-Podcast. Die nennen sich immer beim Vornamen sehr häufig. Das finde ich eigentlich sehr, sehr didaktisch sehr gut. Also sie sagen immer sehr häufig, mein lieber Daniel oder Richard. Dass wir die ganze Zeit Peter und Jean-Paul die ganze Zeit sagen, wenn wir anfangen. Das ist ja Lanzbrecht. Ja, das ist ja ein juristisches, wollte ich sagen. Wie heißt das? Ein didaktisch. Didaktisch, nee, ein rhetorisches Stilmittel. Ein rhetorisches Stilmittel. Zum Schaffen von Verbindlichkeit, immer den Vornamen benutzen. Genau. Ich habe damit wirklich große Schwierigkeiten. Ich kriege das nicht hin. Und ich finde es auch immer. Ich finde es auch anstrengend, ja. Ich finde es befremdlich, wenn andere Leute das machen. Ja. Also, wenn ich meinen eigenen Namen 7-mal in einem Gespräch höre. Ja, aber Peter, pass mal auf. Ja, Prümmelchen. Ich muss kurz die Korrektur machen. Ich habe letzte Mal in der Folge, also Christoph Maria Herbst, der Stromberg-Darsteller, der danach noch andere Rollen versucht hat, aber immer Mr. als Stromberg Bean gilt, zum Beispiel. Als Mr. Bean, hat mir geschrieben, und zwar habe ich ihn in der letzten Folge Christoph Markus Herbst oder Markus Herbst genannt. Und er heißt aber Christoph Maria Herbst. Also er hat mir eine WhatsApp geschickt, woher meine Nummer hat, weiß ich nicht. Sprachnachricht oder Text? Nee, einfach nur, warte mal, ich kann auch die Originale also vorlesen. Es ist ein Mann, der Respekt hat vor Menschen. Also kein respektloser Mixer. Wir waren auch beim Duzen, aber als Künstler ist er normal. Ja, ja. Mein lieber John Paul, ich darf dich darauf hinweisen, in der letzten Folge eures schönen Podcasts, mein lieber Jean-Paul, so hat er dich angesprochen. Hast du mich aus Versehen Markus Maria Herbst genannt? Dein Christoph Maria Herbst. Ah. Ja. Ich habe noch nicht geantwortet, das ist jetzt hiermit geschehen. Christoph Maria Markus Herbst, ich entschuldige mich nochmal bei dir. Du hörst ja unsere Folgen scheinbar immer. Also, ja. Ich glaube, das passiert eben häufiger. Es gibt ja Markus Maria Profittlich. Genau, wahrscheinlich ist es deshalb auch passiert. Ja. Die sind ja vom Typ her auch gleich. Genau, und haben beide den gleichen zweiten Vornamen, der befremdlich ist für, für uns Kartoffeln. Ja. Und Maria als zweiten Vornamen für einen Mann ist einfach ungewöhnlich. Ungewöhnlich, ja. Für Bauern wie uns. Ja, für komische, spießige Kartoffeln. Genau, das ist ja total schwul. Ja, hast du wieder. Ja, ich hab, du hast wieder die Bildleitung. Du hast die Bildzeitung wieder gelesen. Ich habe in letzter Zeit gemerkt, die Leute glauben mir zu viel. Ja. Ich muss besser aufpassen. Du musst aufpassen, was ich von mir geben. Aber ich habe hier, als wir ins Studio reingekommen sind, habe ich den Stapel aktuelle Bildzeitungen gesehen. Die fahren ja gerade auch so einen Homophobie-Transphobie-Trip wieder. Tun sie das, ja? Tun sie ja eigentlich ständig, aber von daher passt das ganz gut. Genau, also tun sie das neuerdings, wollte ich fragen. Ja. Überrascht mich. Tun Sie es wieder, könnte man auch fragen. Apropos Homophobie, ich habe nochmal ein Witzbildchen aus der Tuna-Szene für den Anfang mitgebracht. Oh, bitte, der Feedback bitte. In der letzten Folge war sehr gut. Diesmal sehen wir ein Bild von Blaulicht im Rückspiegel. Ein Polizeifahrzeug im Rückspiegel, das gerade das Blaulicht anhat. Und der Witz dazu auf diesem Bild ist, nach einem Ampelrennen sein Licht und die Sirenen einzuschalten, ist einfach nur unsportliches Verhalten. Der zündet genauso gut wie der letzte, gell? Ja. Hier die Editor, die können hier noch irgendwas reinschneiden, dann, wo diese unsere Ausschläge. Wo diese Stille ist. Also wir haben wir sehen hier nämlich parallel diese Ausschläge von unseren Stimmen. Und da haben wir eine lange, flache Linie gerade gehabt. Ja. Ja. So wie bei jedem Witzbild aus der Tuner-Szene. Also, hey, aber. Ja. Ich habe noch ganz viel Zeug dabei. Hast wir sind ja keine Tuner. Ich habe so ein paar Sachen. Ich würd mal ein bisschen, damit die Leute auch dranbleiben, ein bisschen anteasern. Mhm. Es gibt heute wieder einen hässlichen Plural, habe ich dabei. Oh, sehr gut. Dann habe ich Badezimmergeschichten oder vielmehr Code-Content, der ja auch immer sehr gut ankommt. Liebe ich. Würde ich gerne mit dir diskutieren. Könnten wir mal wieder Dinge, die aus Körperöffnungen einspielen? Dinge, die aus Körperöffnungen kommen, Hast du den noch? Den muss ich suchen. Ja, Und es gibt einen neuen Trend, den ich hasse, wo ich wieder wie zum Beispiel bei Tiny Houses abkotzen werde. Ah, okay. Ja. Das sind so die Sachen, die würde ich auf jeden Fall noch gerne heute bringen. Okay. Zwei davon passieren wahrscheinlich auch. Ja, ich will auch nur für die Agenda, ja. Wir müssten eigentlich danach dann das Intro spielen. Na, für die Agenda, ich habe Fick-Geschichten. Oh, auch gut. Wir haben Code und Peters Fick-Tipps. Okay, cool. Also Tinder. Ein Freund von mir hat es ausprobiert. Würde ich gerne hören, auch am Anfang. Können wir da uns darauf einigen, wenn du deine These hast, dann würde ich gerne mit der Fick-Geschichte einsteigen. Ja, wir setzen uns gleich nochmal zusammen. Wir machen dann eine lange Pause jetzt noch, so eine Dreiviertelstunde. Lassen aber laufen und besprechen, in welcher Reihenfolge wir das machen. Also, Peters Fick-Tipps. Ja. Was haben wir noch? Eine Handwerkergeschichte. Oh, auch gut. Und was ich wiederbeleben will dringend, ist Magic Martins Künstlernamen. Suche. Okay, ja, das machen wir doch am Ende, damit die Leute dranbleiben. Das ist nämlich das Spannendste von allem. Genau, Cool. Der hat auch jetzt bald eine große Zaubershow am Bodensee, habe ich gesehen, Magic Martin. Deswegen, jetzt langsam braucht er den Namen auch. Ja. Am Bodensee. Am Bodensee. Also der ganze Bodensee ist dann... Wahrscheinlich legt er den trocken für diese Show. Ah, oder ja. Alle können auf dem Bodensee sitzen und keiner weiß, wie es funktioniert hat. Aber ich würde gerne jovial starten mit Peters Fick-Geschichten. Peters Fick-Geschichten. Ja. Ich habe mich endlich durchgerungen aus politischen Gründen, aus diversen Gründen und diese App Tinder installiert. Du tinderst jetzt? Nein, ich habe sie schon längst wieder deinstalliert. Okay, du hast getindert. Ja. Es war, das ist auch schon wieder, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ja, also wir hatten ja darüber sprechen wir nicht. Wir hatten keine Sommerpause, genau. Aber... Also ja. Ich habe es einmal kurz getestet. Mhm. Und es ist wirklich interessant. Es ist wirklich, wie fange ich da an? Es ist gar nicht so leicht, nach rechts zu swipen. Also was ist das Gute? Also ein Yes. Es gibt Ja und Nein. Ja, warte mal, macht nach links und nach rechts. Wenn man den Daumen von rechts nach links bewegt, dann sagst du Ja. Okay. Genau. Problem ist, du hast dann am Anfang bist du da hochkonzentriert, guckst dir alles ganz genau an. Ja. So, die haben dann so die Personen, die man sich anschaut, haben dann so 5 Bilder. Oder okay. Also 1 bis 5 oder 3 bis 5 oder bis 7, je nachdem. Du wolltest den Leuten die Chance geben, du wolltest sie erst kennenlernen, bevor dann schaut man sich die alle an, dann liest man noch so ein bisschen Text, dann kannst du so dir Tags geben. Tags, okay. Also so wie bei so ein Tag wie Travel. Zu deiner Person auch. Food. Okay. Vanlife. Vanlife. Ja. Vanlife oder ja, sowas. Und genau, dann schaust du es dir genau an und man wird ziemlich schnell klar, wo man dann aussortiert. Ja. Da hat man so, okay, wenn das drin steht, nein. Und irgendwann hatte ich aber relativ viele solche Dinge. Du hattest viele Tags, die No-Gos bei dir waren. Ich bin aber auch ein ziemlich oberflächliches, anspruchsvolles Arschloch. So, das muss man wenn man mich kennt, weiß man das. Also deine Fallhöhe ist halt auch hoch. Ja, das ja, muss man ja, wirklich sagen, ja. Und ich hatte dann ausgeschlossen Folgendes. Angabe von Sternzeichen. Sehr gut, ja. Blickt sofort raus. Ich rauche nicht. Fand zu doof. Ich habe nichts gegen Nichtraucher oder Nichtraucherinnen. Aber weil sie es so betont. Aber wer das angibt, ja, ja, stimmt. Der ist mir direkt bei dir auch wahrscheinlich an der falschen Person, weil du ja eigentlich wie Fidel Castro immer eine Zigarre im Mundwinkel hast. Wie gerade auch wieder... Ja, wir sind hier in diesem blöden Nichtraucherstudio seit einem Jahr. Ja. Ist schon lästig. Ja. Also wir müssen müssen wieder umziehen. Wir brauchen eine Pause. Wir brauchen ein neues Studio, wo ich rauchen kann. Nee, ich dachte, du sagst jetzt, wir brauchen eine kurze Pause machen. Genau, also Sternzeichen, ich rauche nicht. Dirndl. Ja, gut. Tschüss. Wintersport. Ja, da wäre ich toleranter. Ja, es geht ja nicht um dich, es geht um mich. Ja, ich weiß. Du hast ja 9... Ehepartner und Partnerin. Deshalb. Mit 7 davon fahre ich in Nichtraucher-Wintersport-Ressorts. 2 davon sind Raucherinnen. Um dort im Dirndl zu tanzen. Genau. Ja. Und dann noch Haustiere. Und ich hatte noch ein paar Sachen. Es ist wieder echt eine Weile her. Also es ist, wann war denn das? Also tatsächlich, es hat sich dann ergeben, ein Date ist rausgesprungen. Okay. Aber auch erst, als ich mir tatsächlich Premium-Account gekauft habe, weil dann kannst du auch andere anschreiben, weil ich habe immer alles aussortiert, hat man halt keinen Match. Naja, Okay. Ja, also das Erotischste, was passiert ist, deshalb Fick-Tipps, Peters Fick-Tipps, es war sehr erotisch, wir hatten eine unbeholfene Umarmung am Schluss. Okay. Also eher so wie so ein Krebs, also jetzt nicht... Also wie wenn sich zwei Krabben, Krabben am Strand umarmen wollen. Genau. Ja, okay. Ich habe mich natürlich ordentlich betrunken. Ja. Dabei. Aus Nervosität. Genau. Ja. Ich habe vorgegeben, Nichtraucher zu sein, tatsächlich. Okay. Das war das Schlimmste. Achso, du hast ja von vornherein Ich habe das nie dann. Thematisiert, dass ich rauche. Okay. Sie hat mich nie gefragt. Okay. Also wir haben uns, ein bisschen textlich unterhalten und dann gesagt, wir treffen uns mal. Naja, genau, und betrink dich mal ordentlich als Kettenraucher, ohne dabei rauchen zu dürfen. Ja. Das ist ein Albtraum. Ich wurde auch gar nicht betrunken. Deswegen hast du wahrscheinlich bei der Umarmung auch so gezittert. Weil ich mich so gefreut habe, jetzt ist er endlich weg und ich kann rauchen. Ja, das kann sein. Ja, war, genau, aber das war sehr erotisch und hier habt ihr, das waren Peters Ficktipps. Einfach mal Tinder ausprobieren, dann kommt es auf jeden Fall. Also das würde ich jetzt als Geschlechtsverkehr bezeichnen. Aber was, wir haben danach keinen weiteren Kontakt gehabt. Also sie hat mir noch zum Geburtstag gratuliert. Ich hatte an dem Tag Geburtstag tatsächlich. Ah, okay. Weiß sie, dass du einen Podcast hast? Oh. Gib Peter nochmal eine zweite Chance, wenn du sie jetzt hörst. Ich glaube, wir haben drüber gesprochen. Ja, sie wird den ja nicht hören, wenn sie dich nicht interessant fand. Ja. Also die hört jetzt die Folge Schaumbad. Ansonsten. Aber sie hat mir zum Geburtstag gratuliert. Also ich dachte, wir sind jetzt zusammen. Ansonsten schon mal, wir sagen jetzt keinen Namen, aber ich sag Galigrü an dein Tinder-Date. Genau, ja. Falls du das hörst, liebe Galigrü. Es war sehr schön mit dir. Galigrü finde ich ganz schön eigentlich. Das war das Eroteste, was mir seit langer, langer Zeit passiert ist, diese unbeholfene Umarmung. Sag mal, was hast du vorher eingekauft? Weil ich habe letztes Mal, ich habe ja schon häufig von meinem Lieblingseinkauf vor mir an der Kasse gesehen, den ich da hatte mit den Energy-Drinks und den Tiefkühlpizzen. Einfach diese großen Big Pump-Flaschen, 3 Stück, also 4,5 Liter Energy-Drinks und 5 Tiefkühlpizzen, Typ Pepperoni. Habe ich schon mal im Podcast erzählt, dass mein Lieblingseinkauf war. Ja. Und ich glaube, den ich vor mir an der Kasse hatte, weil mein zweitliebster Einkauf jetzt ist, der hatte auch ein Tinder-Date, weil der hat eine 1 Liter Flasche Wodka und die große Packung Kondome gekauft. Ah ja, große Kondome oder viele Kondome in einer Packung? Viele Kondome in einer Packung, aber er stand vor mir an der Kasse. Den Wodka konnte er so kaufen, aber die große Packung Kondome, die ist bei den Zigaretten und den Rasierklingen. Und deswegen fand ich das auch so unterhaltsam, weil er, und da muss man sich auch wirklich nicht für schämen, aber er hat es mit so einer Selbstverständlichkeit gesagt, ich hätte gerne die große Packung Kondome. Und dann war die Verkäuferin nämlich zwischen den Kondomen so am Suchen. Die finden ja auch nie dann da, wo sie, weil sie direkt davor stehen. Ist ja auch schlimm für die Verkäuferin, dass sie da direkt davor. Und dann hat er gesagt, nein, ganz rechts, die große Packung Kondome. Aber er hat das mit keiner üblen Betonung gesagt. Ich werde viel ficken dieses Wochenende. Fand ich eigentlich, ich habe mich nur gefragt, der 1 Liter Wodka dazu irgendwie. Also, was hatte er im Plan? Was war er vom Typ her? So soziodemografisch? Ganz normal. Ganz, also, welcher Schicht würdest du ihm zuordnen? Das kann ich nicht sagen, weil er eher Typ Langweiler aussah. Also, okay. Ja, so würde sagen, Anfang 30 und keinen besonderen Style. Also wirklich keinen besonderen Style. Schwarzes T-Shirt, blaue Hose. Nee, noch nicht mal das, sondern. Noch nicht mal das. Nicht mal Kleidung hat er getragen. Unscheinbarer Pullover in so einem Braun, glaube ich sogar. Und eine Kochthose war nett, aber es war eine Jeans in der Farbe, die man eigentlich so auch so ein komisches kennt. Grau oder so. Und dann langweilige Sneaker irgendwie. Ja. Okay, interessant, also, dass du kein spannender Typ gemerkt hast. Ja, also, dass du seine Kleidung. Das war mein zweitliebster Einkauf, den ich je beobachtet habe. Ja, gut, stimmt. Ja. Da schaut mal auf Details noch. Ja. Hat er einen Ohrring gehabt? Tätowierungen. Nieder. Brillenträger, Bartträger. Also keine offensichtlichen. Eine Brille, aber eine randlose Brille auch. Also passt da auch wieder. Okay, jetzt habe ich viel mehr Bild im Kopf. Und dann aber auch glatt rasiert. Glatt rasiert und randlose Brille. Ja. Also, aber ich fände es cooler gefunden, wenn er betont hätte, nein, die mit den großen Kondomen. Ja. Um das zu betonen. Nee, und das hat ja sein Style auch ausgemacht, oder? Halt wirklich, er hat nicht die großen Kondome gekauft, sondern er hat nur die große Packung normale Kondome. Die halten ja auch eine Weile. Ich weiß ja nicht, was er damit macht. Ja, nee, ja. Aber hast du mal aufs Ablaufdatum von Kondompackungen geguckt? Nee. Es ist schon. Also wenn ich eine große habe, dann ist die auch in der Woche weg. Na klar, ja. Du. Du bist ja auch ein Vielficker. Wie mit allem in meinem Leben. Wenn ich eine Packung davon habe, ist die innerhalb von 2 Stunden weg. Ibuprofen, zack, weg. Zack. So häufig schon Nierenleiden oder Leberschäden gehabt, nur weil ich irgendwie durch Zufall mir eine Paracetamol die große Packung gekauft habe. Und dann habe ich sie gefressen wie Bonbons. Ganz schlimm. Sollen wir direkt die Code-Geschichte machen? Weil den Abbinder, den müssten wir suchen, aber wir könnten ihn singen. Ich habe auch nur eine Frage an dich. Ja. Geht in eine gleiche Richtung wie der Wurstschlitten. Aber, Wurstschlitten. Ich würde dich da fragen, aber jetzt, warte mal, du machst dann das Endgeräusch und ich mache einfach Dinge, die aus Körperöffnungen kommen. Dinge, die aus Körperöffnungen kommen. Dinge, die aus Körperöffnungen kommen. Okay, ob war eigentlich wieder original? Ja, es war wie damals. Ich habe mich ein bisschen wie 2017 gefühlt gerade. Kurze Frage, wie gehst du mit einer Schwimmwurst um? Schwimmwurst. Also, du weißt, was ich meine mit einer Schwimmwurst. Ich krieg's nicht gespült. Genau, also du spülst ab und alles verschwindet, außer so eine Schwimmwurst, die immer wieder wie so ein U-Boot aufsteigt und ihr Periskop wieder oben. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, durch das Stichwort Wurstschlitten, vielleicht können wir nochmal erklären, was ein Wurstschlitten ist. Viele erinnern sich vielleicht nicht. Das bei einem Flachspüler, damit ich wenig mit der Bürste arbeiten muss, bastel ich aus Papier einen Wurstschlitten, wo die Wurst dann locker runtergleiten kann. Ja. Genau. Danke für das nochmal zusammenfassen. Ja, für die neu zugeschalteten. Ich meine, zum Beispiel Markus Maria Herbst. Guck mal, weißt du, wie viele Menschen volljährig geworden sind, seit wir angefangen haben? Ja, und jetzt können sie ihn endlich hören, weil wir sind ja explizit ab 18. Wir sind explicit, ja. Ach so, genau, weil du mir diesen Wurstschlitten-Tipp gegeben hast. Wie gehe ich mit der Schwimmwurst um? Ja. Ich lege 1, 2, 3 Stück Papier drauf. Ertränken sozusagen. Ertränke es, dass ich dann so eine Art Unterdruck oder so irgendwie was kriege, dass das Papier mit runtersaugt, wenn ich beim nächsten Mal spüle. Ja. Oder lege etwas Papier drüber und drücke mit der Bürste die Wurst in die Tiefe. Okay. Also ich... Der zweite habe ich noch nie. Tunken nennen wir das im Freibad. Jemand den Kopf runterdrücken. Ja, tunken. Tunken. Die Wurst auch untertunken. Untertunken, ja. Ja, die Wurst tunken. Die Wurst ertunken. Ich tunke die Wurst. Klopapier ist ein guter Rat, nutze ich auch. Es gibt aber so ganz fiese, die sich immer wieder freikämpfen. Die immer wieder hochkommen. Ja, hast du denn eine Lösung, eine gute? Nee, auch Papier und dann verzweifeln und dann nochmal Papier und dann mehr Papier. Und dann mit der Hand rausnehmen und in den Müll werfen, in Biomüll. Nee, sie dann schön einpacken mit Schleifchen und dann wieder mit Papier rein, weil dann saugt sich der Papier Was vielleicht auch rausnehmen und kleine Bleigewichte reinmachen. Oh ja, beschweren sozusagen. Ja, weil ich denke, diese Schwimmwürste sind einfach Würste, dessen Dichte irgendwie schlecht ist. Ja, zu viel Lufteinschluss. Ja, genau, da sind so Luftblasen drin. Vielleicht kann man da auch irgend so ein giftiges Metall in der Spritze aufziehen, damit man die injiziert, währenddem sie da schwimmt. Weil es mit einer Spritze so irgend so ein Schwermetall da rein tut, bis sie dann sinkt. Auch nicht dumm. Ja. Aber vielleicht, also diese oben schwimmen, vielleicht sind da Gasblasen drin und das sind nämlich Fürze. Eingeschlossene Fürze. Ja. Also anstechen könnte auch helfen. Ja, genau. Wenn man aufpiekst und dann zischt es da so raus. Fracking nennt man das. Ja, und das Gute ist, man ist direkt an der Toilette, man kann sich dann auch direkt übergeben auf die einsame Schwimmung. Ja, findest du es eklig? Deinen eigenen? Ich mache damit nichts, außer abspülen. Also, ja, aber... Es gibt ja auch Leute, die entwickeln so einen Fetisch dazu. Aber ich... Nee, eher Distanz. Also, Distanz, aber neutral. Also zum eigenen vollständig neutral. Also ich würde mich, glaube ich, niemals übergeben müssen von meinem eigenen... Ja. Obwohl ich nicht das Bedürfnis habe, in näheren Kontakt damit zu kommen. Bedürfnis? Nein. Das sowieso nicht. Aber es ist... Also von jemand anderem ist was anderes. Ja. Also mit Fremdem. Weil man sagt ja auch mal, soll sich nicht mit fremden Kot schmücken. So, genau. Ja. Von Freunden und Bekannten mag ich Kot auch gerne. Da bist du Fan von, oder wie? Ja. Okay. Ja, oder das sagt man doch auch, wenn man Kinder hat oder jemand pflegt, jemand Nahestehenden oder so, dann ist es wie deine eigene Kacke wegzuwischen. Ja. Also man kann sich an Kot gewöhnen. Ich war ja Zivildienstleistender, deswegen kann ich den Satz unterschreiben, man kann sich an Kot gewöhnen. Ganz genau, ich ebenfalls. Ja. Also ich habe Erfahrung in diesem Bereich und es ist wirklich wie die eigene Kacke wegwischen, sobald du offiziell zuständig bist. Kotbeauftragter. Und so ist es auch, wenn du Kinder hast, sagen Eltern zumindest. Ist doch gut für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt gerade neu dazugekommen sind. Wenn ihr demnächst mal irgendwas Soziales macht, ihr müsst ja nicht mehr, aber tut es doch einfach. Man kann sich an jeden Kot gewöhnen. Genau, alle, die sagen, nee, das könnte ich nicht. Das stimmt nicht, das kann wirklich jeder. Man kann sich an jeden Kot gewöhnen. Ja, man kann sich wirklich auch an alles gewöhnen. Ah, das ist doch... Ja. Das ist so ein schöner Punkt eigentlich, um in die Pause. Wir haben uns jetzt eine Pause verdient, weil ich bin schwerer Nikotinist. Wir haben viel über das Rauchen und Ficken geredet. Ja, nicht, dass du mich nachher so komisch umarmst wie Dein Date. Mein Tinder-Date. Ja. Galigrü nochmal. Ja, Tinder-Date. Ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße. Ich hoffe, nee, ich bin mir sicher, nach unserem ersten Blog heute bereut sie nichts. Also sie hätte sonst was bereut, nach unserem ersten Blog. Ja, sie wir waren heute jetzt sehr unruhig. Jetzt ist halt rausgekommen, dass ich Raucher bin. Zum Beispiel, ja. Wie ich gesagt habe, wir waren sehr untenrum. Weil du rauchst ja an Stellen, wo ich andere ich rauche untenrum. Du bist Standraucher. Standraucher. Ich rauche mit dem Po. Ja, das können viele. Und man sieht, Peter, wir können jetzt announcen, bevor wir den Abbinder zum hässlichen Blu-ray machen, könnt jetzt announcen, du wirst mit deiner Rauchkunst bei Wetten, dass in diesem Jahr zu sehen sein. Das ist richtig, ja. Ja, mit einer... Ich habe mit dem ZDF eigentlich was unterschrieben, dass ich das dadurch drüber eine NDA, so, eine sogenannte eine Non-Disclosure Agreement, habe unterschrieben. Noch nicht ich erzählen. Darf nicht drüber sprechen. Aber ich weiß ja alles, ich erzähle einfach. Du hast mir das ja privat, also das ist ja jetzt mein Risiko. Es ist ja auch jetzt, wir haben doch eben schon die Pause anmoderiert, das heißt, wir sind ja jetzt gerade in der Pause. Stimmt, also ja. Also ich sage nur so viel, es wird eine Außenrauchen-Wette. So viel verrate ich. Ich liebe TV total. Der hässliche Plural des Monats. Der hässliche Plural. Da ist er wieder. Jetzt kommt er wieder. Wies. Wies? Plural von Wiese? Nein, ich wollte, wie ist der? Aber ich war zu sehr im Dialekt drin, deswegen. Ich verstehe gar nichts gerade. Genau. Okay, wir fangen nochmal von vorne an. Aber wir lassen das drin, weil jetzt sind alle verwirrt. Okay. Nein, wie ist der Plural von Mittwoch? Oh, gute Frage. Also es gibt Mittwochen, Mittwochs, Mittwoche. Ich würde vermuten Mittwoche. Ja, er ist richtig. Mittwoche. Mittwoche. Klingt Mittwoche. Schrecklich, oder? Und ich habe lange darüber nachgedacht, warum ich den so schrecklich finde. Weil Dienstage vollkommen fein. Ja. Montage. Tage, ein Tag, zwei Tage. Genau. Du hast sonst nur Tage. Mhm. Also Donnerstage, Freitage, Samstage, Sonntage. Aber dann hast du Mittwoche. Und da das auch ein Tag ist, wird der genauso im Plural gebildet wie alle anderen Tage. Aber bei Tage ist der Plural halt richtig. Ja. Und bei Plural Woche müsste Mittwochen heißen, wenn man den Wortstamm Woche nimmt. Tut man aber nicht, sondern man sagt Mittwoche. Es ist wirklich ein Skandal. Ja. Mittwoche. Weil es fällt mir jetzt erst auf, das ist ja Woch. Warum ist es da Woch? Mittwoch. Weil er Woch. Die Mitte der Woche... ja, aber warum heißt es nicht schon... Der Mittag war halt belegt. Nein, warum heißt es nicht von vornherein Mittwoche? Also der Singular. Also wir haben Dienstag und Mittwoche. Aber das macht ja einen ja wahnsinnig. Ja, es sollte Mittwoche heißen. Ja. Wer hätte auch sagen können, das ist der Mittag. Welches Arschloch? Aber der Mittag war ja schon belegt, weißt du? Montag, Dienstag, ach der so, Mittag. Aber Mittag war ja schon belegt. Deswegen wahrscheinlich Mittwoche. Aber eigentlich hätte er sofort... Ja, aber Mittwoche und nicht Mittwoch. Mittwoche heißen müssen. Wer hat dieses E? Und dann hätte man nämlich auch Mittwochen sagen können. Genau. Ja. Und es heißt ja Woche und nicht Woch. Ja, Mittwoch. Weil Woch ist dann, klingt so wie die ganze Woche geht's um Galopp. Wann der Mittwoch? So wann war das? Mittwoch. Kalenderwoch. Ja. KW. Welche Kalenderwoche haben wir gerade? Oh, keine Ahnung. Ja, siehst du, sehr gut. Es gibt so Leute, die reden, boah, ja, KW43, kann man ja, drehen. Es gibt sogar Arschlochformate, die ihre Mittwochssendung in ihrem Podcast nach einer KW benennen. Ja. KW finde ich auch problematisch. Ja, also, aber es gibt, wenn man das drauf hat, ist es vielleicht ganz gut, wenn man die verinnerlicht hat. Weil ich habe einen Kollegen, also eine Firma, mit der ich zusammenarbeite, da mein Ansprechpartner. Müssen wir der KW 37 machen. Der spricht tatsächlich von KWs. Der große Vorteil ist, wenn das Leute bei mir tun, ich kann mich immer sehr schnell darauf einstellen, weil mein Handy zeigt vorne die KWs an. Mm. Deswegen schaue ich dann immer schnell nach. Deswegen kann ich sagen, aber ich finde das schon, wir sind in der KW 36. Mir das abzuverlangen, Ja, auswendig zu wissen, wann in welcher KW man ist. Ja, ich muss es dann googeln. Sag mir doch 14. November, du dummes Arschloch. Ja. Aber der Typ ist auch ein richtiger Hurensohn. Der ruft wahrscheinlich auch immer nur an Mittwochen an. Mittwoche. Was ist heute der Tag? Heute habe ich bestimmt 9 Mal mit ihm telefoniert. Ja, heute ist kein Mittwoch. Nein, ich, ganz ehrlich, ist ja die ehrliche Folge. Ja. Ich mag diesen Kollegen sehr gerne. Aber er sagt halt KW. Ja, aber also, ich meine, Menschen haben es gibt auch, mal ganz ehrlich, auch um das nochmal aufzulösen, ich hasse nicht alle Haustierbesitzerinnen, Sternzeichennenner, Nichtraucher, Dirndlträgerinnen und Dirndlträger. Gerade beim letzten wäre ich... Nein, nee, okay. Nein. Die Menschen dahinter sind ganz toll. Ja, viele Menschen sind ganz Wintersportler, toll. Wintersportler, Wintersportlerinnen. Profi-Wintersportler. Tolle Menschen. Profi-Wintersportlerinnen, Abfahrtsskifahrer, Autotuner, alle super. Hey, wenn man mal sehen will, wie super Autotuner sind, empfehle ich einmal einen Besuch der Aral-Tankstelle Göppingen. Oh ja. Nur an einem Sonntagabend mal da hinfahren, wenn man mal ein paar coole Autotuner sehen will. Vergleichbar. Der Hotspot, die Aral-Tankstelle in Göttingen. Ich hätte noch eine Idee für ein total uninteressantes Spiel, was wir vielleicht in Zukunft machen können, oder wir verkaufen es einfach an öffentlich-rechtlichen Sender. Das Spiel heißt Kissinger oder Kiesinger. Oh. Zwei Staatsoberhäupter, von denen man eigentlich auch sehr wenig weiß. Und da Kissinger war Außenminister. Ja, stimmt, ja. Egal, aber ja. Zwei große Politiker. Ja, Kissinger oder Kiesinger. In hohen Ämtern, ja. Und dann Zitate von den beiden, weil die, glaube ich, auch politisch da jetzt kein großer Extremismus war, sondern einfach, wahrscheinlich findet man da auch problematische, aber kein Mensch würde sagen, ja. Hast du ein paar rausgesucht? Nö, ich habe mir einfach nur gedacht, wäre ein super uninteressantes Spiel, deswegen habe ich da nicht vorbereitet. Es gibt, von Kiesinger gibt es ein berühmtes Ding, wie er bei einer Demo irgendwie spricht. Der war ja mitten in diesen 68er-Revolten unterwegs und der hat sich sehr mit den Linken angelegt. Also Dutschke zum Beispiel. Ja, genau. Also oder Bader oder Meinhof. Nein, auch einfach mit der ganzen 68er-Bewegung. Die mochten sich nicht besonders. Okay. Und der hat, ja verdammt, der Linke! Also der war doch Schwabe irgendwie. Ja, ja. Also so, der hat immer sehr gewettert gegen diese Bewegung. Also damit, und er war Nationalsozialist. Also... Damit als es die NSDAP noch gab. Ah, vielleicht gibt es doch irgendwann das großartige Spiel. Kissinger oder Kiesinger? Kiesinger war, also für die, die es nicht wissen, Kiesinger war Bundeskanzler. Ich setze dich mal bitte auf meinen Schoß. Alle Mädels mal bitte auf meinen Schoß setzen. Ich erkläre es euch jetzt, Mäuschen. Der war Bundeskanzler, glaube ich, von... Sehr kurz war er. Ende der 60er. Ja. Und der war in den 40ern oder halt in der Nazi-Zeit war der bei der NSDAP und aber auch... Widerstandskämpfer, so wie Filbinger. Nein, der war Mitarbeiter im Außenministerium. Ah, okay. Also im Reichsaußenministerium war der... Also war er eigentlich der, der, war da so Kissinger ein, stimmt, der, war der Nazis. Ja, ja, genau. Kissinger dagegen war... stammt, glaube ich, aus einer jüdischen Familie, die geflohen ist von den Nazis. Oder er ist selber, also ja. Kissinger war auf jeden Fall Jude, oder lebt er noch? Kissinger ist Jude? Nee, der müsste tot sein. Ja, der war ja auch recht früh außen. Ja, bei Nixon, oder? In den 70ern war der, glaube ich. Obwohl, der könnte noch leben. Der ist sehr, wenn er lebt, ist er sehr alt. Er war auf jeden Fall Jude und hat einen deutschen Background. Er spricht auch sehr gut Deutsch oder sprach sehr gut Deutsch. Ich habe deutsche Interviews schon mit ihm gesehen. Und ich weiß nicht, ob er von den Nazis geflohen ist. Okay, aber kann gut sein. Wir können festhalten, dass Kiesinger war NSDAP-Mitglied und Kissinger stammt aus einer deutschen jüdischen Familie. Nachdem du mir das jetzt alles so schön erklärt hast, finde ich mein Spiel gar nicht mehr so schlecht. Vielleicht gibt es doch irgendwann mal Kissinger oder Kiesinger. Ding vom politischen Stil her waren die, glaube ich, also eher rechtskonservativ. Und ich glaube, Kissinger war militärischer Hardliner schon auch ein bisschen. Hm. ja. Vietnamkrieg-mäßig war der, glaube ich, unterwegs. Das ist jetzt alles Halbwissen. Auch alles mit jüdische, deutsche Familie und so weiter, das ist alles Halbwissen. Ich weiß nur, dass Kissinger Jude ist oder war und dass er Deutsch spricht. Auch wieder gut, ist oder war. Genau, also, ich weiß nicht, ob er noch lebt. Deswegen sind wir der History-Podcast Nummer 1. Genau. Henry Kissinger. Henry Kissinger und Hans-Georg Kiesinger. Das neue Spiel, ja. Ja, nee, ich Wikipedia jetzt nicht. Ich hatte kurz den Drang, aber das wäre ja langweilig. Nee, vor allen Dingen die Leute, die es richtig wissen, die können sich jetzt aufregen und die anderen Leute denken sich, oh, ist mir doch auch egal. Alles gut, so funktioniert Podcast. Gut, gut, gut. Wir haben heute schon sehr viel Wissen vermittelt. Ja, ja. Sag mal wieder was nüchterneres. Hast du ein ernstes Thema? Nee, okay. Einfach was, eine Lappalie. Kommst du aus einer Waschlappenfamilie? Besitzt du Waschlappen? Benutzt du Waschlappen? Hat mal in deiner, in dem, wo du aufgewachsen bist, in der Gegend, oder nicht in der Gegend, in deiner Familie intern Waschlappen benutzt? Waschlappen sind in meinem Leben. Was hat Waschlappen für eine Rolle in deinem Leben gehabt oder und welche Rolle hat sie heute? Waschlappen haben in meinem Leben, glaube ich, nur bis in die frühe Kindheit eine Rolle gespielt. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass man Waschlappen mal für Gesicht benutzt hat oder für unter den Armen als Kind. Als Kind, ja. Da gab es nur als Kind, oder? Waschlappen. Aber die Waschlappen sind sehr früh aus unserer Familie, glaube ich, verschwunden. Zeitgleich habe ich also von meinen LebenspartnerInnen zeitgleich, also vier benutzen heute noch Waschlappen, um ihr Gesicht kurz mal. Ah ja. Ja. Also die, die sich anmalen. Ah ja, verstehe. Also der Hans, die Cindy, Marie Antoinette und Elisabeth, die zweite. Mein Beileid übrigens. Jetzt sind es nur andere. Jetzt sind nur noch drei. Nee, eine andere. Okay, also, okay. Ja, das, da auch nur in der Familie, ihre Oma hieß schon Elisabeth, deswegen heißt die Elisabeth. Ah, okay, verstehe. Die zwischendrin, die Frau hieß Bertha. Bertha. Ja. Ja, weil ich bin drauf gekommen, es gab doch ein Waschlappen ist mal getrendet überall, weil wer war es, Habeck oder ein anderer Bundesminister hat gesagt, benutzt doch Waschlappen, duscht nicht mehr, dann sparen wir Gas. Und dann dachte ich, schwierig, ich habe keinen Waschlappen. Ja, ich besitze auch keinen Waschlappen. Aber ich, wie inzwischen gesagt, ich kenne Personen, die... Ich habe mir dann einen besorgt. Hast du einen besorgt? Ja, ich dachte, bevor der Run kommt, wenn jetzt der Winter kommt, das Jahr war es Klopapier, jetzt, dieses Jahr sind es vielleicht die Waschlappen. Ich habe mir jetzt schnell noch einen besorgt. Einer reicht mir, ich will nicht so gierig sein. Haushaltsübliche Mengen. Auch ein interessantes Wort, gell? Der Waschlappen. Sagt man ja auch zu... Sagen ja gerne Autotuner zu Leuten, die kein getuntes Auto fahren, zum Beispiel. Stimmt, ja, stimmt. Ja. Also auch so eine leicht sexistische Position dann zu sagen. Also Männer, die nicht die Macho-Attitüden bedienen, so wie wir zwei. Wer manchmal wenig Testosteron hat, ist ein Waschlappen. Ja. Und der tut diesem funktionalen Haushaltshilfsgegenstand ja vollkommen Unrecht eigentlich. Ja. Also ich habe ihn noch nicht eingesetzt. Er liegt hier in meinem Augenwinkel. Siehst du ihn da? Ah, der Schlüssel. Liegt da wirklich. Ja, ein schöner Frotte. Ich beschreibe ihn mal. Ja, ein grauer Frotte-Waschlappen. Ja, eigentlich ganz schön. Sieht also auch aus wie ein Handtuch. Klassisch, ja. Ja. Und bei mir war es nämlich auch so. In meiner Kindheit gab es Waschlappen. Ja. Meistens, wenn man Fieber hatte, wurden die einem auf die Stirn gelegt. Ja, wenn man so dahin sieht. Und, ja, genau. Mama, vielleicht auch Fieber, ganz gut, vielleicht kommt Corona im Herbst ja wieder. Auch dann hast du einen Waschlappen und kannst ihn gebrauchen. Ja. Ja. Ich hoffe, ich habe bald mal wieder Fieber. Damit du den benutzen kannst. Ja. Mein Leben wird sich auf jeden Fall verändern jetzt. Also, ja, wie gesagt, ich könnte mir einen leihen. Genau, aber das ist interessant. Ich habe jetzt schon mehrere Menschen gefragt, ob sie aus was für eine Rolle Waschlappen in deren Leben spielt. Niemand ist irgendwie im Waschlappen-Game unterwegs. Nö, wir verwöhnten... Wahrscheinlich wie Millennials, oder? Millennials, wir Rich Kids, hatten gar keine Notwendigkeit für einen Waschlappen, denn wir konnten duschen, wann immer wir wollten. Ich bin sogar immer in den Familienpool gesprungen einfach. Also wir hatten einen heißen Pool und einen kalten Pool. Ah, je nach zwei Jahreszeit. Sogar. Ja, ja. Ah. Ja. Genau. So einen wie zum Beispiel in größeren Mineralbädern, wo du rausschwimmen konntest, weißt du? Ah. Da war der beheizte. Da konnte man durch so Plastikzeug dann einfach schwimmen und dann war man im Garten. Lappen, ja, ja. Genau. Waschlappen hängen da von der, von der Wand, so ein Tor und da kannst du durchschwimmen. Genau. Schwimmst du da so durch und drückst es zur Seite oder tauchst du drunter durch? Wenn ich wild bin, tauche ich drunter durch, aber ich wohne ja nicht mehr in der Villa, sondern mittlerweile habe ich ja nur ein Penthouse und da habe ich eine Wasserrutsche vom Bett aus in die Badewanne. Das ist aber so schmerzhaft, dass ich sie noch nie genutzt habe. Weil wenn, also, ja, du kommst zu schnell, dass der Architekt hat Scheiße gebaut. Ja. Bin da schon seit Jahren am Klagen. Es war halt ein Künstler und kein... Genau. Findet man einen vernünftigen Handwerker, so einen Gaswasserinstallateur, die halten dich für vollkommen abgehoben. Wenn du sagst, ich hätte gerne eine Wasserrutsche runter in die Badewanne, haben sie alle gesagt, brauche ich dir nicht zu bauen. Es tut weh. Es tut weh. Totaler Schwachsinn. Dann habe ich irgendwann einen gefunden, der auch nicht seriös aussah, jetzt wo du sagst. Der kam in so einem rosa Anzug, wo hinten so wie David Hasselhoffs Jacke in den 90ern, hinten drauf auch Mr. Waterslide immer geblinkt hat. So mit LEDs, ja. Er hat sich Mr. Waterslide genannt. Okay, aber das ist schon seriös. Ich muss ihn auch so ansprechen. Also, wer so eine Jacke trägt. Ja. Ich habe dem dann auch vertraut, okay. Mr. Waterslide. Also so hat er das auch ausgesprochen, Mr. Waterslide. Ja, und jetzt liegt es halt brach oder willst du da nochmal ran, dass es... ich habe jetzt aus der Wasserrutsche ein Bücherregal gemacht. Ah, okay, ja dann. seit du so viel liest. Also, du hast dann angefangen viel zu lesen, genau, damit dass du dieses Regal füllst. Weil im Endeffekt das ganze Zeug, was du dir mal irgendwann in die Wohnung stellst und nicht gebrauchen kannst, wird früher oder später ein Bücherregal. Also alles eigentlich. Ja. Du kannst aus einem Bücherregal machen. Ah ja, hast eigentlich recht. Ja. Ja. Toaster, passt auch zwei Bücher rein. Ja. Nur als Beispiel. Stimmt, ja. Aber nur so kleine dann. Oder das ist einen sehr großen Toaster. Oder einen großen Toaster, ja. Nur als Beispiel. Ja, als Beispiel. Also kannst du aus einem Bücherregal machen. Oder ein Coffee Table. Und dann kannst du da Coffee Table Books drauflegen. Ja. Ach, ich mache ja. Zu viel Gedanken manchmal. Ja. Einfach alles wegwerfen, ja. Ich glaube, wir müssen uns jetzt erstmal wieder beruhigen nach diesen ganzen aufregenden Themen. Sollen wir ein kurzes Päuschen machen? Sollen wir eine Pause machen? Ja, ich habe noch eine Sache mitgebracht, die ich ähnlich hasse wie Tiny Houses. Was steht denn noch auf der Agenda? Du hast noch ein Hass-Ding. Ich habe ein Hass-Ding. Ein Hass-Trend-Ding. Ein Hass-Trend-Ding, ja. Und wir müssen noch einmal kurz über Autobahnrastplätze. Aber wir brauchen einen neuen Namen für Magic Martin. Ja. Da hätte ich gerne noch. Da will ich noch einmal kurz nochmal zurück hin. Wann war das? 2018 oder so? Ja. Wir müssen das noch machen. Da machen wir doch vor der Pause noch die Erklärung für die neu dazugekommenen. Wir haben einen lieben Freund, der sich Martin Weber Zauberer nennt. Das ist sein Künstlername als Zauberer. Der war sogar schon mal zu Gast. Und der war auch bei uns zu Gast. Wenn ihr auf unserem Blog für die Sowjetunion gemacht. Genau. Dann könnt ihr nämlich nachschauen. Er war auch mal bei uns zu Gast und der erste Vorschlag, der hier aus der Stuttgarter Szene kam, war Magic Martin. Hat unser Freund Jonas vorgeschlagen und wir fanden ihn gut zum Beispiel, haben den auch skandiert. Dagegen hat er sich gewehrt und dann hat er sich Martin Weber Zauberer genannt. Was ein toller Künstlername. Er ist ein toller Künstlername, wir denken aber, da geht mehr. Und wenn er Magic Martin ablöst, und deswegen kam er auf die Idee, zum Beispiel Martin Trackenstein, was ein Rastplatz in Deutschland ist, wäre ein besserer Zaubername als Martin Weber Zauberer. Genau, Trackenstein klingt cool. Und deshalb müssen wir ja gleich nochmal nach der Pause drüber reden. Genau. Ja. Sollen wir uns einfach rauszaubern? Also wir so schnipsen und dann sind wir schon wieder da. Okay, gute Idee. Huh, was ist denn mit der Pause passiert? Ah, sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ja, oder? Das war ein Effekt. Das ist echte Zauberei. Das ist echte Zauberei. Also du hast einen Parkplatz wieder gefunden, den wir Martin vorschlagen könnten als Künstlernamen. Ich würde ihn gerne nennen Magic Morkepütz. Magic Morkepütz. Ja, klingt... Ist irgendwo an der A4. Ein schöner Name auch für einen Rastplatz, ja. Morkepütz. Morke. Morkepütz. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Also ich habe Wir kriegen ja viele Einsendungen von Zuschauerinnen und Zuschauern. Ja. Also die zuhören. Ja. Ja, aber die schauen, obwohl, nee, wir die sind schauen ja sich diese. Wieder voll vergessen, da ist doch die Kamera. Wir sind ja seit 3 Folgen auf YouTube auch zu sehen. Stimmt, ja. Also alles richtig. Die Videos nicht gelistet, ja. Ja. Warte mal kurz. Morkepitz auf der A4. Morkepitz. Das ist die Infos, die ich gekriegt habe von der Einsendung. Finde ich sehr schön als Zauberer. Kam per Post, ja. Tatsächlich. Per Post? Per Post. Ich musste nachzahlen, weil... Ich wollte gerade fragen, hoffentlich ausreichend frankiert. Nein, weil die Post hat ja wieder 80-Cent-Briefmarke draufgeklebt, ja. Weil man hat die halt noch rumliegen. Ja. Ist ja seit ein paar Monaten auf 85 Cent. Ich weiß nicht, schreibst du viele Briefe? Ich schicke ab und zu Briefe, aber aus beruflichen Gründen. Ja, genau, ja. Ich auch. Und dann hat man also so, um unsere Werbedeals. Und dann hat man so einen Satz 80 Cent Briefmarken. Ich habe mir, Lifehack, kauft euch noch einen Satz 5 Cent Briefmarken dazu. Ja, verrückt. Also wer rechnen kann, ist beim Frankier-Game ganz klar im Vorteil. Ja. So wie wahrscheinlich auch Magic Morkepitz ganz groß im Zauberer-Game wäre. Martin, das war's schon. Er könnte sich sogar, wenn er seinen Vornamen mit reinbringen, er könnte sich auch Martin Morkepitz nennen zum Beispiel. Ja. Oder Magic Martin Morkepitz. Oder Martin Magic Morkepitz. Alliteration. Super. Immer, ja. Zauberhaft auch. Wobei ich ja auch noch immer, wir hatten ja Drackenstein, auch ein super zauberer Nachname. Also Magic Drackenstein oder Martin hatten Drackenstein. Hatten wir nicht Magic Drackensteiner Hang? Da wäre die, wenn er dann Großzauberer ist. Also den Hang muss er sich erst verdienen. Ah, okay. Ja. Was ich aber auch sehr schön finde, das hatten wir damals aber, glaube ich, auch, der schöne Rastplatz irgendwo bei Kaiserslautern, Potzberg. Potzberg. Potzberg klingt schon nach Zauberer. So ein bisschen für Kinderzauberschau, weil Potzberg, aber Potzberg. War auch ein bisschen nach Magic Potsdam. Magic Potzberg, ja. Magic Potzberg, finde ich gut, ja. Also Rastplätze in Deutschland haben viel zu bieten. Oder halt diese braunen Schilder, war ja auch eine Diskussion. Magic innerdeutsche Grenze 1949 bis 1990. Ja. Auch ein guter Name. Bisschen sperrig. Ja, ist ein bisschen sperrig. Magic, Steifmuseum. Magic, Kulturregion, Ruhrpott. Ja, ist sehr sperrig. Ja. Deshalb bleiben wir bei Morkepitz. Morkepimps. Oder Potzberg. Oder Magic, alte Abtei Prüm. Alte Abtei Prüm. Ja. Prümmelchen. Prümmelchen klingt sehr niedlich. Ist das die Rache dafür, dass ich dich eine Zeit lang immer Peti genannt habe, weil du gehasst hast? Ach, du hast es. Das hast du gar nicht gesagt. Was, Prümmelchen? Ja. Ich bin da, ich reg mich da nicht so drüber auf wie du, aber du mochtest ja Peti sehr lange nicht und ich vermute, dass das so eine kleine, sagen wir mal, Retourkutsche ist. Ein Retourkütschchen. Okay. Weil so boshaft ist es ja nicht. Deswegen ein Retourkütschchen. Ich würde gerne den Namen Peten etablieren. Peten? Peten. Darf ich dich dann Norddeutsche machen? Peten. Peten. Also ich habe in E-Mails, ich bin ja so ein Humorist. Ja. Und habe dann mit freundlichen Grüß, Herr Peten, in einer E-Mail geschrieben. Vertippt oder extra? Extra natürlich. Okay. Herr Peten. Peten. Und fand ich witzig, fand die Person, die E-Mail gekriegt hat, witzig. Ja. Und damit finde ich... Also wenn du willst, nenne ich dich nur noch Peten. Peten. Nee, ich würde es Norddeutsch aussprechen. Peten. Peten. Peten. Peten. Ja, kannst du machen. Peten aus dem Podcast, das Schaumbad. Das Schaumbad. Ja, können wir machen. Okay, ja. Haben wir das geregelt. Gut, Peten. Jetzt will ich mein Hass hören. Von deinem Trend, den du hast, hören. Ich fange mal einfach damit an, dass ich das so tue, wie es auch in den sozialen Netzwerken dann einfach vermittelt wird und will einfach mal deine ersten Assoziationen hören. Hashtag Vanlife. Hashtag Vanlife. Hashtag Vanlife. Ja, ich versuche mir darüber eine Meinung zu bilden, okay. Die möglichst bösartig und fies ist für alle Adressaten. Aber ich mag das gerne als nicht rhetorisches Mittel, als Diskussionsmittel, als jede Diskussion im Keim ersticken mit einer treffenden, zusammenhängenden, zynisch verbitterten Aussage, die sofort jede Argumentation und Diskussion erstickt. Möchtest du nicht über Vanlife reden? Und dass die Menschen sich schlecht fühlen. Das ist so ein Ding, was ich gerne mache. Möchtest du nicht über Hashtag Vanlife reden, oder? Doch, aber ich habe es noch nicht ausformuliert in meinem Kopf. Ich arbeite da schon lange dran. Darf ich kurz was zu, was ich darüber denke, ist, ja, dass deutsches Kartoffeltum Camping gemischt mit so einer esoterischen Hippie-Scheiße, ich bin frei, das ist wie Backpacking, nur mit einem Diesel von VW, einem T-Bus. Und ich kenne genug Leute, die ich auch mag, die den Hashtag Vanlife fahren. Wie bei allem, ja. Genau. Das ist das. Und den, vor kurzem bin ich aber drüber gestolpert, dass ein mir sehr naher Mensch, der diesen Podcast aber zum Glück nicht hört, aber wenn er den hört, ein Mitglied meiner Band hat letzt bei Instagram sogar den Hashtag Vanlife genutzt. Oh, hat er einen geschossen. Er hat einen geschossen seit einem Jahr. Und ich war schockiert, dass es so nah in meinem Warte, Gefühl er hat ist. Ihn unironisch benutzt, diesen Hashtag. Er hat ihn unironisch benutzt. Ja. Aua. Ja. Wir müssen reden, vier Seiten-Spieler aus meiner Band. Das ist genau das Gleiche, das, was ich vorhin meinte mit mir nahestehenden Menschen. Alles, was ich aufgezählt habe bei Tinder, was ich aussortiere, sehr viele Menschen, die ich sehr gerne mag und mir sehr nahestehen, machen diese Dinge. Dirndl tragen, wirklich. Dirndl tragen, Wintersport. Du kennst viele Leute, die Dirndl tragen. Was ist, nicht viele, aber 3, 4, 7, 9, 18 oder so. Schlimm genug. Aber okay. Ja, aber es sind alles sehr, sehr gute Menschen. Ja, ja, es ist, wie gesagt, also ich kenne auch mehrere Leute, die den Hashtag Vanlife schon in ihrem Leben gelebt haben oder derzeit leben. Ja, und ich habe... Die das Vanlife-Leben leben. Genau. Das Vanlife-Lifen. Leben. Jetzt beginnt es damit, dass Leute aus meinem näheren Umfeld sogar noch den Hashtag benutzen. Schlimm genug. Aber zeitgleich finde ich diesen ganzen Lebensstil, das eigentlich wie Backpacken in einem Diesel. Das einfach von Grund auf finde ich diesen Lifestyle sehr unsympathisch, mal abgesehen davon, dass ich mal eine SWR-Dokumentation über so ein junges Insta-Pärchen gesehen habe, die sich in einen alten Bus, der alles zustinkt, umgebaut haben, um dann nur noch durch die Gegend zu fahren und wirklich damit Geld zu verdienen, wie sie in Instagram ihren Vanlife-Lifestyle promoten. Und du merkst einfach, das sind zutiefst verunsicherte, unglückliche Menschen, die das versuchen zu kompensieren, indem sie mit einem alten Diesel über die Alpen rollen. Also, Hashtag Vanlife, Jean-Paul Prümmelchen sagt no. Gut. Das ist aber auch ja. Wieder alte Männer regen sich über neue Trends ganz auf. Genau, ja. Ganz genau, ganz genau. Das ist genau das Ding. Wir sind einfach nur verbitterte alte Wichser und gönnen Leuten einfach keine Freude im Leben. Ja, ich glaube aber, dass viele Leute auch, das ist nämlich ein sehr sperriges Leben. Du hast nochmals, ich bin ja ein großer Fan auch des Urlaubs, aber mietet euch doch verdammt nochmal eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus. Da könnt ihr auch wechseln und ihr habt immer eine Toilette und eine Küche, die ihr nicht irgendwie komisch ausziehen müsst oder auf mit irgendeinem Herbert, der sein Wohnmobil schon seit 50 Jahren hat, an der Costa Brava ein Klo zu teilen, weil letztendlich ist Vanlife in die Natur scheißen oder aber wie in der Jugendherberge Sammelunterkünfte haben, wo ich mit 50 anderen Heinrichs und Herberts mir eine Toilette teile. Okay, aber da widersprichst du dir jetzt selber, weil du, also ich weiß nicht, ob das so gemeint war, aber hier ein ökologisches Argument angewendet hast, warum Vanlife scheiße ist, weil sie mit alten Dieseln rumfahren. Ja. Wenn sie aber in Wald scheißen ist und keine Gebäude mit Heizung und was weiß ich nutzen müssen, ist das wiederum ökologischer. So gleicht sich das aus, weißt du? Ja, es geht mir, also Vanlife wird aber manchmal als ökologisch verkauft. Ich weiß, ja, wenn, ja, ich, ja. Es, ich weiß trotzdem, wenn ich mit meinem SUV, mit meinem Land Rover in meine Villa in der Toskana fahre, mit den 5 beheizten Pools, ist mir bewusst, dass ich eine riesen Ökosau bin. Aber ich würde auch niemals dann Fotos posten mit nachhaltiger Urlaub. Ja, genau. Wir schämen uns wenigstens dafür. Wir schämen uns und deswegen poste ich auch nie Urlaubsfotos, weil die sind immer vollkommen dekadent. Gut, fairerweise muss man sagen, also ich glaube, wir sind da ähnlich, wir schämen uns sowieso für alles, was wir tun. Genau. Ja. Ja. Nee, aber weil du gerade SUV ansprichst. Auch wieder ein guter Punkt. Wir schämen uns für alles, was wir tun und trotzdem machen wir einen Podcast. Ja, aber da ist ja, das ist ja alles, nee, das ist alles wahr, was wir sagen. Ja, das ist alles komplett wahr. Ja. Ich habe den Waschlappen ja gesehen. Wir können, vielleicht stimmt, ja, ihr wirklich ein Waschlappen. Genau. Ihr geht eh nie zu Facebook, wenn ihr uns hört, weil Spotify das selbst stimmt, funktioniert. Aber diese Folge wird angekündigt mit einem Foto von Peters Waschlappen. Wir machen gleich ein schickes Foto von dem Waschlappen. Ja. Oh ja. Und dann kündigen wir damit die Folge an. Und zum Beweis mit einem unserer verstaubten Podcast-Mikros. Genau, die sind nämlich staubig, genau, weil wir lange nicht... Aber weil du SUV noch angesprochen hast, den Gedanken hatte ich neulich. Des deutschen SUV ist der Van oder der VW-Bus. Ja, so ein Weil an sich ist es auch einfach ein sehr großes Auto mit einem größeren Motor als jetzt ein Kompaktklasse. Ja, so wie ein SUV halt, oder? Man kann auch, also ich würde nur mal sagen, weil der Deutsche mag den SUV genauso gerne wie seinen Bus. Mhm. Im Endeffekt ist er die gleiche Klasse von Auto. Der Deutsche kauft ja auch ein Auto danach mit dem Gedanken, was ist das Größte, was ich jemals transportieren werde? Und danach wird das Auto gekauft. Also immer nur von dem höchsten Anspruch, wofür ich ein Auto brauche. Stimmt. Obwohl ich da vielleicht einmal in 5 Jahren brauche, oh, ich könnte ja mal irgendwann eine Couch transportieren müssen. Da wäre ja so ein Van schon gar nicht schlecht. Und dann wird der Van gekauft. Damit man für diesen einen Fall auch einfach ein Auto leihen könnte, und man sonst eigentlich immer nur alleine in der Karre durch eine Großstadt fährt, da denkt der Deutsche sehr, sehr selten dran. Also es wird immer nach dem größten anzunehmenden Bedürfnis wird ein Auto gekauft und nicht nach dem Durchschnitt oder nach dem normalen Alltagsgebrauch. Da muss ein Kasten Wasser von mir aus reinpassen oder ein Kasten Bier. Danach wird er nicht gekauft, sondern wenn ich dann mal eine Party habe, dann muss ich ja 15 Kisten Bier, dann brauche ich schon Kombi. So ungefähr. Ich feiere ja gern mal eine Party. Stimmt, ja. Das ist wie wenn man ein Gebäude baut und denkt so, eines Tages habe ich vielleicht Kinder. Ah, vielleicht auch 2, vielleicht auch 3. Könnte auch 3 passieren, wenn wir unvorsichtig sind. Ich müsste, also wenn wir dieses Haus bauen. Brauche ich eine Wasserrutsche vom Schlafzimmer in die Badewanne. Genau, brauche ich eine Wasserrutsche und halt auch Räume für Nachwuchs. Genau. Also, also kauft erst, ne, mietet euch doch ein Haus einfach. Angepasst nach den Kindern. Nach der Anzahl der Kinder. Bullshit, da mit zu planen, weil wenn die Jugendliche werden, wollen die eh in den Keller ziehen. Genau. So weit weg wie, ihr müsst eigentlich nur die noch... Die wollen da heimlich kiffen und wichsen. Ihr müsst einen langen Tunnel bauen und da noch einen Raum, der nichts mit dem Rest des Hauses zu tun hat. Und das wird der beliebteste Raum sein für stimmt, eure jugendlichen Kids. Und vorher wollen die eh bei euch erstmal sein. Da können die auch im Wohnzimmer hausen. Und dann können sie irgendwann in die Enklave des Hauses ziehen. Sag mal, Enklave oder Exklave? Enklave. Was ist die Enklave des Hauses? Ja, der weitest entfernteste Raum, der aber zum Haus gehört, sozusagen. Das wäre dann die Exklave. Ja, Exklave. Ich weiß es nicht. Ja. Ich will noch mal kurz überprüfen, ob ich durch bin mit unseren Wutanfällen. Heute haben wir sehr viele... Er hat sich viel eingestaut über den Sommer. Weil da haben wir sehr viele Leute auch gegrillt. Waschlappen, Familien, Sternzeichenbesitzer. Vor allen Dingen haben wir sehr viele Leute... Was für ein Sternzeichen bist du? Geht dich einen feuchten Dreck an. Ja, wenn du cool bist, sagst du, ich weiß es nicht. Interessiert mich nicht. Ja. So mache ich es immer. Natürlich weiß ich es, aber... Nee, ich sage das sehr gerne, weil ich habe das... Also ich finde das uncoolste Sternzeichen aller Sternzeichen. Kannst du mal raten, welches Sternzeichen ich habe? Jungfrau? Ja. Was ist daran uncool? Ja, ich habe nie Tinder-Erfahrung gemacht wie du. Wann war das mein Tinder-Ding? Ich bin jetzt seit Juli keine Jungfrau mehr. Ich fand es aber als Kind super. Das war vielleicht der einzige Moment, wo mir mein Geschlecht dann... Vielleicht war mein Geschlecht auch schon immer. Ich fand es sehr lustig, dass ich als männlicher Teil der Menschheit, aber vom Sternzeichen Jungfrau bin. Das fand ich, diese Paradoxität fand ich als Kind schon irgendwie zum Lachen. Ja. Bei allen anderen ist es gar nicht Wassermann, Wasserfrau, Löwin. Nee, aber es gibt sehr wenig weibliche. Ja, genau. Es war nur Jungfrau. Genau, aber ja. da ist es dann was Besonderes. Also ich habe ein weibliches Sternzeichen. Ich wäre aber lieber Kaktus. Oder Kaktus. Eigentlich auch super, wenn man bei so einer Person. Das ist auch ganz wichtig, weil wir haben hier viele Kids, die uns mittlerweile hören. Es gibt Astrologie und Astronomie. Eins ist eine seriöse Wissenschaft und das andere ist wie Globulis lutschen. Da müsst ihr jetzt aber selbst googeln. Und da ist das Interessante, dass die Astrologie ist das. Achso, jetzt habe ich es verraten. Mhm. Ich will es verraten, weil ich drüber sprechen will. Okay. Weil sonst ist alles mit Logie hinten ja eigentlich echte Wissenschaft. Ja, ja, genau. Aber in dem Fall ist es dieses Globuli-Unsinn. Das glaube ich genauso wie bei dem Mittwoch. Da wurde von Mittag besetzt. Die Astrologen waren wahrscheinlich vor den Astronomen da. Glaube ich nicht. Ah, aber, Mittag. Ja, dass sie das schon besetzt hatten. Und dann so die Astronomen so, ah, wir machen aber seriöse Wissenschaft. Und dann so, ja, aber Astrologie ist schon besetzt. Die labern über Sternzeichen und das ist irgendwas mit der Persönlichkeit macht. Ja, fuck, wie nennen wir uns denn dann? Dann haben sie ein N genommen. Astronomie. Ja. Ja. Unser Gruß geht raus an alle seriösen Astronomen und Astronominnen. Wir lieben euch. Ihr seid Wissenschaftler. Genau. Und wer die Horoskope für die Bild-Zeitung tippt, egal welche Person, sie möge ein unglückliches Leben führen. Nein, das sind auch individuell angenehme, gute Menschen. Wahrscheinlich, ja. So wie. Aber sie sind auch schon ganz schöne Patringer. Was? Sie sind aber auch schon ganz schöne Patringer. Patringer? Das habe ich mir noch notiert als. Das ist ein Wort? Eifelwort. Ah. Du bist aber auch ein Patringer. Patringer, kannst du es auf Eiflisch aussprechen? Dauber sind Patringer. Patringer. Okay. Dauber ist aber auch ein Patringer. Okay. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Patringer? Nee, kein, wirklich nicht. Ich kann mich so gar nichts herleiten. Wie, du bist aber auch eine schräge Type. Oder aber auch, du bist aber auch ein Typ. So, du bist aber auch ein Patringer. Aber jetzt nicht besonders negativ, sondern du bist ein dummes, widerliches, verficktes Hurensohn-Arschloch. Nee, jetzt eher so nach dem Motto, der Dude. So. Ja. Also so leicht schrullig. Okay. Ja. Oder ja, okay. Wie ein Vertreter. Also so, also wie Drehung, nicht wie der Vertreter, sondern. Verdreht. Ja, du bist aber auch ein Patringer. Patrick. Wo das herkommt, weiß ich nicht, war ich zu faul zu googeln. Da das Eifelsprache ist, findet man dazu wahrscheinlich auch nichts, aber ich finde ganz gut. Wir können es lateinisch herleiten. Das ist, also Patre ist Vater. Ja, und Patringer ist wahrscheinlich der krumme, der komische Onkel. Der komische Onkel. Der komische Alkoholiker Onkel. Der Patringer, der komische Onkel. Ja. Der sich daneben benimmt auf der Hochzeit. Würde ich nur gern noch an alle, also wenn ihr Patringer einfach mal in den bundesdeutschen Wortschatz integrieren wollt, ich finde ein ganz schönes Wort. Schreibt einen Brief. Klebt 85 Cent drauf. Und schickt einfach mal einer Person, die ihr für einen Patringer haltet, einfach nur einen Brief mit den Worten, du bist aber auch ein Patringer. Und der weiß dann schon, was gemeint ist. Und dann noch darunter, weil das will ich ja auch wieder groß machen, Gali Grü und dann euren Namen. Ja. Prümmelchen zum Beispiel. Dein Prümmelchen. Oder Peten. Peten. Peten und Prümmelchen. Mit freundlichen Grüßen, Prümmelchen und Peten. Mit freundlichen Grüßen, Prümmelchen Grüßner. Grüßner. Ja. Ja. Cool. Also, God save the Queen. The new. Alles Gute. Guten Start, Prinz. König Charles. Ich glaube, er gibt direkt an William rüber. King Carlos. Ja. Okay. Viel Glück, Charles oder William oder wer da noch immer kommt. Ich wäre ja dafür, dass Meghan Markle eigentlich die neue Queen einfach ist. Dann können sich ein paar rassistische Briten richtig aufregen. Oder Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk für die als Queen aber auch dann wirklich. Ja. Oder, der ist gar nicht die Shopping Queen. Aber ich fände so ein, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Meinen Queeren. Nein, der so, wieso komme ich denn jetzt nicht auf den Namen? Du meinst der Typ von Shopping Queen. Nee, den meine ich nämlich eben nicht, sondern der mit den aufgespritzten Lippen, der sich sehr operieren lässt. Boah, auch so eine tragische Gestalt. Wieso komme ich denn jetzt nicht auf den Namen? Egal. Ist auch egal, aber... Ihr schreit den Namen gerade. Gott, halt durch. Genau. Es wird jetzt eine harte Zeit für dich. Die Queen ist jetzt da. Und ich würde sagen, wir gehen mit einem sehr geschmacklosen Witz raus. Wenn du noch Tschüss gesagt hast, mache ich den sehr geschmacklosen Witz. Okay, dann sage ich hiermit Tschüss. God shaved the Queen.